die Einweihungszentren der hitlerischen SS. Die Ordensburgen waren Einweihungszentren der SS und wurden an sorgfältig ausgewählten Erdpunkten errichtet. Die hauptsächliche war die Wewelsburg bei Paderborn in Westfalen. Drei weitere, wenn auch noch nicht fertiggestellte Ordensburgen waren schon in Betrieb. In Vogelsang im Rheinland, in Krössinsee in Pommern und in Sonthofen in Bayern. Ihr Aussehen war nordisch-germanisch und sie waren umrahmt von Seen, Parks und Wäldern. In der Ordensburg Wewelsburg befanden sich eine Bibliothek von 12.000 Bänden, ein Saal für Meditationen, eine Turnhalle, Schlafsäle bzw. Schlafzimmer sowie ein Friedhof für die Angehörigen mit seltsam gestalteten, in Form an Hirschkäfer erinnernde, mit Runensymbolen geschmückten Gräbern. Die Prüfungen, denen die Schüler der Waffen-SS sich unterziehen mussten, waren von unerbittlicher Strenge und mit Gefahren verbunden, wie uns der belgische Kommentator Petit Frère berichtet, der sich mit der Erforschung dieses Themas befasst. Ein SS-Mann musste innerhalb von 80 Sekunden einen Graben ausschaufeln, um sich darinnen in waagerechter Lage vor der anrollenden Gewichtslast eines Panzerkampfwagens schützen zu können. Er musste auf seinem Stahlhelm eine Handgranate anbringen und zünden, wobei er unbeweglich auf die Explosion zu warten hatte. Allein die Bewegungslosigkeit konnte ihn retten. Nach Julius Evola, der diese Schulungsstätten besucht hatte, ging die Willensschulung so weit, dass einer, der zum Beispiel das Versprechen zu rauchen gebrochen hatte, Selbstmord beging. Der Grundsatz des Gehorsams war, wie bei den Assassinen, den Deutschrittern und den Jesuiten gleichbedeutend mit Kadavergehorsam. Einmal jährlich traf sich der innere Kreis der SS-Leute mit seinen höchsten Führern für einige Tage der Zurückgezogenheit, der Einsamkeit und der Meditation. Man übte dabei eine Art westliches Yoga, worüber aber nichts bekannt geworden ist. In der Ordensburg Wewelsburg gab es einen großen, im Mittelpunkt gelegenen Versammlungsraum mit einem Hitler vorbehaltenen Thronsessel. Dahin würde der Führer kommen, sinnbildlich gesehen. In einem durch und durch gegen den Nazismus gerichteten Buch, »Das Gesicht des Dritten Reiches«, legt dessen Verfasser Joachim Fest folgendes Zeugnis ab. Eines Tages sah man, wie Himmler mit gewissen höheren SS-Offizieren geistige Konzentrationsübungen machte. Man wollte auf diese Weise eine sich im Nebenraum befindliche Person nötigen, die Wahrheit zu bekennen. Und er fügte hinzu, »Der in Wewelsburg und an anderen Orten eingeführte Kult darf nicht über den Charakter der Feierlichkeiten als einer religiösen Weihe hinwegtäuschen. Für die Beteiligten war dies ein häufig wiederholter Weiheakt und eine Berufung zum Eintritt in eine Gemeinschaft, die über alle überlieferten Bindungen an die alte gesellschaftliche und familiäre Welt über Kaste und Klasse hinausging. Eine absolute Hingabe, die eine neue Gemeinschaft mit eigenen Gesetzen entstehen ließ. Die von der SS verfolgten Ziele gingen bei weitem über das hinaus, was von denen angestrebt wurde, die an der Bildung eines politischen Kampfbundes interessiert waren. In den Augen ihrer hauptsächlichen Begründer stellte die SS nicht nur ein Instrument für Unternehmungen dar, mit dem man auf Vorgänge im Innern einwirken konnte, sondern darüber hinaus die Zellen einer neuen politischen Regierungsform, deren Aufgabe es sein sollte, die alte Ordnung zu durchdringen, um sie allmählich zu ersetzen. Sie sollten die Elitetruppe bei der Bildung des neuen Europa stellen, und zwar auf Grundlagen, welche die vorhandenen Staatsgrenzen auch im Bereiche der Politik und der Wirtschaft sprengen würden. Die städtebaulichen Strukturen mussten in bestimmten Zonen abgeschafft werden. Es sollte im Osten eine Kette von Wehrdörfern entstehen, wobei die Bindungen der Vorfahren an die Erde durch einen neuen, heldischen Adel der Mitglieder des Ordens erneuert würden. Der Auftrag, den die SS auf dem Gebiete des Polizeiwesens zu erfüllen hatte und der einen wesentlichen Teil der Tätigkeiten der SS ausmachte, dürfte gegenüber dieser romantischen Zukunftsschau, die tatsächlich die heilige Sache war, nur einen schwachen Eindruck vermitteln. Hitler gab seine Einwilligung zur Schaffung dieser ländlichen Wehrgemeinschaften. Mit Bezug auf diese romantische Zukunftsschau möchten wir eine Betrachtung von Carl Schmitt anführen, der in seiner Politischen Romantik im Jahre 1925 veröffentlicht Folgendes aussagt: Jeder romantische Gedanke steht im Dienste einer anderen, nicht romantischen Kraft. Und Napoleon meinte, Revolutionen sind nichts weiter als Ideen, die zu ihrer Verwirklichung ein Bajonett gefunden haben. Man kann hierbei auch an Nietzsche, an Wagner, sogar an Marx denken. Hitler sagte, jedes politische System und jede politische Lehre ist letzten Endes durch Kompromisse entstanden. Die Philosophie kann jedoch keine zwiespältige Haltung einnehmen, noch kann sie einen Kompromiss schließen. Und es waren philosophische Beweggründe, die Hitler zum Angriff auf die Sowjetunion veranlassten. In einer Mitteilung an Mussolini tut er dies selbst kund. Ich habe mich von einer durch den Pakt mit Stalin hervorgerufenen unerträglichen Seelenqual befreit. Und Otto Skorzeny bestätigt mir das während eines in seinem Hause in Madrid geführten Gespräches, wie bereits berichtet. Ich setze ihm meine Zweifel über den Entschluss, die Sowjetunion anzugreifen, auseinander. Er gab mir zur Antwort, hätten wir das nicht getan, dann hätten wir uns der Wankelmütigkeit, der Zweideutigkeit in Bezug auf die Grundsätze unserer Philosophie und unserer Weltanschauung schuldig gemacht. Die zukünftigen SS-Leute wurden vorzugsweise unter den Mitgliedern der Hitlerjugend ausgewählt. Diese Jungen besaßen einen Dolch, auf dem das rechtsdrehende Hakenkreuz angebracht war, und auf der Klinge stand die Inschrift »Blut und Ehre«. Nachdem dann der SS-Bewerber nach der Ablegung strenger Prüfungen und nach Ableistung harten Dienstes ein aktives Mitglied des Schwarzen Ordens wurde, erhielt er, auch nicht immer, einen anderen geweihten Dolch mit den SS-Runen, einem rechtsdrehenden Hakenkreuz, auf dessen Stahlklinge zu lesen war, »Meine Ehre heißt Treue«. Und so begann sein stufenweiser Aufstieg.